Und nun die erste Ausgabe unserer neuen Reihe Rock etc. mit einem Porträt des amerikanischen Sängers und Songschreibers J.J. Cale. Er stammt aus dem Mittelwesten der USA, aus Oklahoma und verbindet in seiner Musik Elemente aus Country, Blues und Folk. Seine Songs sind für ihre Lässigkeit und ihre unnachahmliche Ruhe bekannt. Eric Clapton war es, der zwei Kompositionen von Cale zu Welthits gemacht hat. Hören Sie eine Sendung von Knut Benzner. Every time I stop a while, think about your sweet smile. I can't do nothing else all day. Wait until we get line. Every time you walk by, babe, what can I say? Keep me hanging on. I can't get nothing else on. When the evening rolls around and there ain't nobody around, baby, I think of you. Es falle schwer, schrieb das Fachblatt Sounds vor 22 Jahren, es falle schwer, J.J. Cale zu beschreiben. Auch Vergleiche ließen sich nur mühsam ziehen, da Musik dieser Art bei uns noch kaum bekannt sein dürfte. Und wahrscheinlich werde jemand, der im Augenblick auf Alice Cooper, David Bowie und so weiter stehe, mit dieser LP nur wenig anzufangen wissen, denn sie sei ziemlich genau das Gegenteil von dem, was diese Showmusiker anzubieten hätten. Vor 22 Jahren, das war 1973. Schon einige Monate vorher war J.J. Cales erste LP Naturally, die, um die es in der Plattenbesprechung ging, erschienen. Cale war 33 Jahre alt und, so hieß es in dem Sounds-Artikel weiter, seine Musik sei völlig natürlich, entspannt und introvertiert. Und wer sich im weiteren Sinne für Country und Blues interessiere, wer vielleicht mal etwas von Ry Cooder gehört habe, der werde an J.J. Cale Geschmack finden. Of all the stars at night, none can match the brilliant light that I see in your eyes. A humble warmth of glow, baby, child, I know. I still think of you. Keep me hanging on. I can't get nothing else on. If I could hold you just one time, stop that moment in my mind. J.J. Cale schien lässig, er wird es gewesen sein. Spielsicher, ganz bestimmt, cool, auch wenn dieser Begriff an sich bis in die heutigen Tage überstrapaziert wurde, Cale schien so und er galt als Schweiger. Einer, der, wie wohl in jenen Landstrichen, aus denen er kommt, üblich, nicht gerne redet. No, no, I'm a real talker. I talk all the time. I just, the Nein, nein, ganz und gar nicht. Ich rede gerne. Ich rede immer zu. Das Problem mit solchen Interviews ist, dass man mit sich selbst redet. Man schaut in einen Spiegel. Nachdem man eine Weile in den Spiegel gesehen hat, weiß man, wie man aussieht und sieht nicht mehr hinein. Interviews sind keine Unterhaltung zwischen dir und mir. Du fragst meist etwas über mich und zu meiner Musik. Es ist Teil des Geschäfts. Ich meine, ich rede genauso viel, wie jeder andere es auch tut. Nur nicht gerne oder selten über seine Musik. Nein, nicht wirklich. Obwohl die Musik und die Songs sich selbst erklären. Wenn man versucht, über die Szenerie, den Hintergrund, das, um was es geht und die Texte zu reden, ist das manchmal redundant. Über den technischen Prozess zu reden, macht Vergnügen. Heutzutage Aufnahmen zu machen, ist Elektronik. Das bedingt diesen Prozess mehr denn je. Darüber rede ich viel, wie man damit Aufnahmen macht. I talk a lot about the, you know, the electronic and how you actually make the records a lot. And people want to know about that. Clyde plays electric bass. He plays it with finesse and grace. I sit on the porch without no shoes, picking the bass and singing the blues. Misery loves company, and his old dog sings harmony. Tambourine tied to his tail. You can hear him moan, you can hear him wail. Jody babe, she got a dollar. Down the road you can hear her holler. I get up, Clyde, we got something to do. That old dog can sing the blues. He don't move, he don't flinch. Clyde, he don't move an inch. Just sit on the porch without no shoes, picking his bass and singing the blues. Er kam aus Tulsa, Oklahoma, die Mitte der USA. Rinder, Erdöl, Erdgas, Getreide. Die Depression, die die Menschen in den 20ern und 30ern nach Kalifornien trieb. Die Trailer, diese kugelrunden Wohnwagen, in denen viele derer, die dageblieben waren, wohnten, weil das Geld für mehr nicht reichte. Die Dust Bowl-Region, Staub, nichts als Staub, den der Wind durch die Luft wirbelte, und es immer noch tut, und eine Handvoll Musiker. I'm originally from the state of Oklahoma. I haven't lived in the state of Oklahoma in 30 years. I moved out when I was about 22 years old. Ich bin ursprünglich aus Oklahoma, ja. Lebe aber seit 30 Jahren nicht mehr in diesem Staat. Ich habe ihn verlassen, als ich 20, 22 war. Ich habe lange in Tennessee gelebt, weil die Schallplattenindustrie dort war. Und dann habe ich oft in Kalifornien gelebt. Da lebe ich jetzt wieder. Doch zurück zum Thema. Ich bin 1938 geboren und das war das Ende der Depression vor dem Krieg. Viele Leute ohne Arbeit, die Generation vor mir, die alten Leute, habe ich davon erzählen gehört. Ich habe das nicht in Augenschein nehmen können. Ich habe vor den frühen 50ern keine Musik gemacht, aber von der Umgebung, in der ich aufwuchs, habe ich gehört. Der Südwesten, Oklahoma, ist ca. 1500 Meilen von Kalifornien entfernt. Das ist da eine Art öde Trostlosigkeit. Es gibt kein Grün, kein Gras. Es liegt zwischen Prärie und Wüste. Natürlich gibt es in Kalifornien auch Wüste, aber nicht nur. Ja, und viele Leute gingen nach Kalifornien, um Arbeit zu finden. Das war in den 30ern die große Sache in den USA. Es gab keine Arbeit, für Männer meist nicht. Also migrierten die Menschen, sie waren Migranten, um Arbeit zu finden. Natürlich schrieben die Songwriter über alles, was in der Gesellschaft passierte. Da gab es einen Herrn aus Oklahoma, Woody Guthrie, dem Bob Dylan dann zuhörte. Guthrie war ein Bestandteil dieser Sache, später dann in den 60ern in der Country-Musik Merle Haggard und Buck Owens. Migranten aus dem Süden durch die Wüste in das Gebiet, was wir den Südwesten nennen. Nicht notwendigerweise Cowboys, wie hier jeder annimmt, aber mehr Cowboy als im östlichen Teil der USA oder gar in Europa. Die Migranten, diese Kultur, die Menschen prägten diesen Teil der USA. Die Menschen zogen her, keine Arbeit, Depressionen und infolgedessen schrieben Musiker darüber. Ich denke, ich habe teilweise noch etwas davon, von der nächsten Generation. Wahrscheinlich sprudelt es noch unbewusst aus meiner Musik heraus, weil ich aus dieser Zeit des Landes bin. But it's more cowboy than say the eastern part of the United States or even Europe, you know. And that was a culture that just kind of formed because of the migration that part of the United States and people moving around, no work, depression, that kind of thing. And so as a result, musicians wrote about that, singers and songwriters of that era. And I guess I'm kind of, you know, in part of that, maybe another the later generation of that, you know, which probably pops up in my music subconsciously because I'm from that area of the country. Weil er aus dieser Zeit des Landes ist. Aus dieser Zeit, die insbesondere Woody Guthrie reflektierte. Diese Zeit, über die insbesondere er seine Lieder schrieb. Lieder wie Do Re Mi. Wenn du nach Kalifornien willst, musst du den rechten Ton finden. Keine Frage, Kalifornien ist schön. Doch auch dort beuten sie dich aus. Und wenn du den rechten Ton nicht findest, dieses Do Re Mi, dann bleib doch besser zu Hause. Dann bleib in Georgia, Kansas, Oklahoma, Tennessee. Und so wie die anderen, die er erwähnte, wie Woody Guthrie eben, Buck Owens und Merle Haggard, schuf Cale Miniaturen. Wie die anderen, die er erwähnte, spielte Cale letztendlich Blues. Zwar nannte man die Musik von Guthrie Folk, die von Owens und Haggard Country, doch ihre Songtexte handelten handfest von den ökonomischen und sozialen und politischen Problemen der weißen Arbeiterklasse. Von deren Problem, deren Not mit dem Leben. Country Blues. Und J.J. Cales Aussagen und Melodien waren ganz von der Empfindung und Haltung der Blues-Sänger getragen. Er hatte diese Musik verinnerlicht, sie durch seine starke Persönlichkeit überformt und etwas ganz Einmaliges und Individuelles gemacht. Country Blues, der so klang. So. Früher, als alles besser war. Yeah, the business wasn't. It was a little more fun. And now it's there's the business part of it's bigger. There's a lot. Ja, das Geschäft hat mehr Spaß gemacht. Der geschäftliche Anteil ist größer. Die Geschäftsleute sind mehr geworden und es gibt wesentlich mehr Musiker und Entertainer, als man es gewohnt war. Ich meine, jeder singt, jeder spielt Gitarre, jeder schreibt Lieder, insbesondere in den USA. Ich würde sagen, die Aufnahmen dauern nicht mehr so lange. Sie erscheinen auch schneller, die Schallplattenfirmen haben ihre Sachen schneller zusammen und veröffentlichen schneller. Früher hatte man mit dem Geschäft weniger zu tun, man veröffentlichte eine Platte, kümmerte sich darum und dann war die Sache erledigt. Heute braucht die Vorbereitungszeit bis zu 6 Monaten, ehe die Platte erscheint. Und wenn sie erscheint, ist man in anderer Verfassung. Die grundsätzlichen Dinge haben sich verändert, die geschäftlichen, der Papierkram hat zugenommen und es sind wesentlich mehr Menschen involviert. Now to get a record out, than used to, seem like used to, you just kind of make the music and put the record out. Now there's a whole lot more paperwork, a whole lot more, you know, business part of it, you know, a whole lot more people involved. Früher, als alles besser war. Und aufgehört von denen, die früher schon dabei waren, hat auch niemand. Yeah, it's there's a whole lot more people in the business, like I said, and ja, es sind viel mehr als damals in dem Geschäft. Man braucht länger, um dasselbe wie damals in viel kürzerer Zeit zu tun. Ich meine, ich bin älter geworden, vielleicht sehe ich die Sache deshalb so. Doch alles bewegt sich schneller, es gibt mehr Hype und es wird mehr Publicity betrieben, einen unbekannten Musiker bekannt zu machen. Die Plattenfirmen wollen jeden, der einen Vertrag bekommen hat, bekannt machen. Das erfordert viele Interviews und all sowas. You know, again, you know, trying to record companies trying to make whoever they signed up known to the public, and that takes a lot of interviews and that kind of stuff. If life's little downs, they keep coming round. Carry on, carry on. With darkness all about, you want to scream and shout. Carry on, carry on. Don't cry, baby, look at where you've been. Everybody knows you just need to pray. Please, please, please, go down on your knees. Carry on, carry on. Your head is full of doubt. You can't figure it out. Carry on. Carry on. Between the time it takes, make all those mistakes. Carry on. Carry on. It don't matter what you say or do. It just seems to work out if you want it to. Cut out all the slack. Take it off your back. Carry on. Seit den 50ern war er auf Achse gewesen, auf Country-Achse, und tauchte, wie das Rocklexikon meint, gelegentlich sogar in den Showmoscheen der Country-Metropole Nashville, Tennessee auf. Nun, er hat nie etwas gegen solche Musik gehabt und wusste, dass dort das Geld saß. Er wusste, dass Country dort schon durch den Plattenaufnahmeprozess entstand, dass die Technologie dort war, und er wusste auch, dass die Musiker, die in Nashville waren, nicht aus Nashville waren. Aber Hardcore Country, das war und wollte er nie. Er mischte in der lokalen Szene von Tulsa, Oklahoma mit, war in Los Angeles Techniker und Studiomusiker und Aushilfe in einer Imbissbude. Er unterstützte das unbekannte Duo Delaney and Bonnie, und 1965 erschien eine erste Single und eine Billigplatte mit Coverversionen der Byrds, für die sich niemand interessierte. Dann wieder Jahre in lokalen Clubs und Honky-Tonks. Yeah, that was in the 60s. Music was psychedelic music. It was music had gotten louder. Ja, das war in den 60ern, als es psychedelische Musik gab und die Musik ganz allgemein lauter wurde, verglichen mit den 50ern, mit dem, was wir Rock'n'Roll nannten. In den frühen 60ern gab es eine Art Folkmusik, dann die Gitarrenmusik Jimi Hendrix, und am Ende der 60er drehte man auf, das tat ich auch. Als ich dann 1971 meine erste richtige Platte machte, dachte ich mir, mach's ein wenig unaufdringlicher, es sollte anders sein. Was die Entwicklung der Kultur der frühen 70er bis heute betrifft, hat sich nicht viel verändert, auch in einem Zeitraum von fast 30 Jahren nicht. Als ich Mitte der 70er in der Bundesrepublik war und nun seit 2-3 Tagen wieder hier bin, stellte ich allerdings fest, dass sich hier viel verändert hat. Hier hat eine völlig neue Generation Fuß gefasst durch den Fall der Mauer und so weiter. Hier hat sich etwas verändert. It seems like things have pretty much been the same. I come to Germany over here, played in the mid-70s, and I've noticed since I've been back over here the last 2-3 days, it's changed a lot. It's a new generation has taken over here, and of course the wall deal, and so things have changed. Hat sich etwas verändert? Hat sich alles verändert? Was ist verändert? Dass der Kanzler Kohl heißt und nicht Brandt? Und der Präsident Clinton und nicht Nixon? Hat sich J.J. Cale verändert? Bis 1976/77 war er jemand gewesen, der mit seinem hypnotisierenden Understatement junge Menschen begeisterte, die neben ihm die Allman Brothers, Ry Cooder und Little Feat verehrten. Einer, nein, nicht einmal einer Generation, die ihre Werte und Maßstäbe durch die und mit den genannten ausdrückte und verinnerlicht hatte, zumindest vermutete. Cale war nicht nur einfach bekannt, das hat sich tatsächlich verändert. Because the next generation couldn't go for your generation's music. Each generation has its own music. Weil die nächste Generation mit der Musik deiner Generation nicht mehr lebte. Jede Generation hat ihre eigene Musik. In meiner Generation, als ich ein junger Bursche war, waren Elvis Presley populär, Fats Domino, Little Richard, Chuck Berry. Die 60er-Generation mochte diese Musik, aber diese Kerle waren alte Männer für sie. Und die Generation in den 80ern? Nicht, dass sie das, was in den 70ern passierte, nicht mochte, aber sie wollten ihre eigene Generationsmusik. Punk kam hinzu, Synthesizer-Musik, man wollte seine eigenen Helden haben. Außerdem änderte sich die Technologie, die sich etwa auf den Klang der Gitarre auswirkte oder auf die Aufnahmestudios, in denen es Klangfarben gab, die 10 Jahre zuvor nicht möglich waren. Jede Generation hat ihren Wandel. Es ist nicht so, dass sie das, was der ältere Bruder oder die Eltern taten, nicht mögen würden, aber sie wollten eigene Musik. Das war immer so, in einem Zeitraum von 10 Jahren. 14-jährige Kinder wollen von denen unterhalten werden, die in etwa ihrem Alter entsprechen. Es ist eine Sache des Alters, weniger ein Generationsproblem. Spräche man mit Menschen, die 200 Jahre alt sind, wenn sie denn leben würden, redeten sie von Brahms und Beethoven. Klassische Musik ist ein gutes Beispiel, und das wäre ihnen passiert, wenn man dem folgen kann, was ich sage. If you talk to people, if they were still alive, that were 200 years old, they would be into Brahms and Beethoven. They go, oh, that's what's happening. Classical music's what's happening. That was what's happening for them, you know, if you follow what I'm saying. Want you for the night. When the morning comes at dawn, city girls, they all gone. No daylight can they say it. When you feel that you've been had, only nighttime brings a price. City girl, she thinks it's right. Wants a girl like you. Can't afford no diamond rings. all those other fancy things. It's all of one thing I can give, a song down where you live. I'll sing to you, hear the sound. City girl, please stay around. Weiter in den Jahren, hinein in die Jahre, in denen sich seine Entspanntheit als tückisches Stilmittel erwies und viele Kritiker der Ansicht waren, eine J.J. Cale-Platte reiche. Genau, weil sie sowieso alle gleich klängen. Nicht selten, so noch einmal das Rocklexikon, zerfloss die überakzentuierte Lässigkeit seines Vortrags in Leblosigkeit oder gar Langeweile. Hat ihn dieser Sturz, wenn es denn ein Sturz war, nicht frustriert? Yeah, no, I'd already done my thing. Peaked, whatever you want to call it, you know. Nun, nein, ich hatte meine Dinge schließlich getan. Ich hatte den Gipfel erreicht, wie man das auch nennen will. Jeder Musiker hat den Punkt, an dem er oben ist, und dann... Nein, ich habe mit dem, was ich tat, weitergemacht und nicht gedacht, wenn es aus der Mode ist, wird es Zeit für etwas anderes. Das wusste ich und... Ich muss das nicht erklären, aber das plagt mich nicht, denn das ist eben der Lauf der Dinge. Die, die mich heute spielen sehen wollen, sind die, die mich aus den 70ern mögen. Ich war, wie gesagt, näher an ihrem Alter. Diejenigen, die heute Musik hören, haben ihre Dinge, in denen sie sich wiedererkennen. Gut, ich habe seltener Schallplatten gemacht, aber wenn man älter wird, macht man nicht mehr so viel wie in den Jahren, wenn man jung ist. Außerdem haben einige meiner Songs eine Menge Geld gemacht. Ich musste nicht arbeiten. Bis in die frühen 80er musste ich arbeiten, um die Miete zu bezahlen. Doch letztlich wurden diese Lieder so populär, dass ich durch die Lizenzrechte nicht mehr jeden Morgen aufstehen und auf die Straße musste, um After Midnight und Cocaine zu spielen. Ich war an den Punkt gekommen, wo mir meine finanzielle Lage ein wenig Ruhe gestattete und nicht jeden Tag arbeiten musste. Was eigentlich jedermanns Traum ist, nicht aufzustehen und nicht zur Arbeit zu gehen. Speziell wenn man älter wird, möchte man nicht mehr so viel arbeiten und stattdessen das Leben genießen. Das Leben genießen. Ich habe in den Studios und in Bars Zeit verbracht, weil ich arm war. Als ich zu Geld kam, brauchte ich nicht jeden Tag einen Knüller, wenn du verstehst, was ich meine. And once I accumulated enough money, I went, well, you know, I don't have to hit it every day if you follow that. She's getting ready to run you off, I think. Yeah, huh. Cry me a tear in the morning, sing me the blues every night. Tell me that you really love me, baby, and everything's all right. Let me know how you're feeling. It don't even have to be true. Just love me forever, baby, baby. Treat me like you used to. Home, I've been away from home. I'm traveling. Welcome me back in time. You're the only one who can. Tell me that you really love me, even if it ain't true. Just do anything, baby, baby. Treat me like you used to. Away from home. some traveling man. Welcome me back anytime. You're the only one who can tell me that you really love me, even if it ain't true. I do anything, baby, baby, dreaming like you used to. Es gibt Musiker, die schreiben einen Song in ihrem Leben und wenn sie jung sind und sie Glück haben, reicht der dann für den Rest. John Hartfords Gentle My Mind war so ein Fall oder Jerry Jeff Walkers Mr. Bojangles. Solche Lieder sichern das Einkommen, sie sichern alles. J.J. Cale hat 3 Lieder dieser Art geschrieben. Das eine, After Midnight, schon recht früh, 1965, die Single, von der die Rede war, das war After Midnight. Aber damals war es lediglich irgendein Lied, bis es Eric Clapton populär machte. After midnight, we're gonna let it all hang down. After midnight, we're gonna chug a love and shout. We're gonna stimulate some action, we're gonna get some satisfaction, we're gonna find out what it is all about. We're gonna lay it all hanging down. After midnight, after midnight, after midnight, we're gonna shake your tambourine. After midnight, after midnight, after midnight, so gonna be peaches and cream. After midnight, after midnight, don't cause talk and suspicion. We're gonna give an exhibition. We're gonna find out what it is all about. What it all about? What it all about? Das zweite Lied war, nein, nicht Cocaine, das zweite Lied war Call Me The Breeze. Diesen Cale-Song hatten Lynyrd Skynyrd bekannt gemacht. Dritte, das war dann Cocaine. Noch einmal Eric Clapton. Damit war die Sache gelaufen. Three songs from yeah, After Midnight and a song called Call Me the Breeze, Lynyrd Skynyrd. They just, I do them for a nostalgia. Drei Songs, ja, After Midnight, Cocaine und ein Song mit dem Titel Call Me the Breeze, den Lynyrd Skynyrd dann gespielt haben. Sie haben heute nicht mehr als eine nostalgische Wirkung auf mich. Sie bedeuten mir nicht mehr als die anderen. Und ich habe nicht geahnt, dass die drei populärer als die anderen 75 werden würden, die ich schrieb. Für mich sind sie alle gleich. Aber aus diesen oder jenen Gründen finden viele Leute ausgerechnet die drei Lieder besser als mein anderes Zeugs. Und andere Musiker nahmen die häufiger auf. Doch für mich sind sie nichts Besonderes. Sie sind nicht besonderer als meine anderen Songs. Für das Publikum und für andere Musiker waren sie besondere, weil sie Hits damit hatten. Als ich sie schrieb, hatte ich nicht den Eindruck, dass sie anders waren als die anderen. Aber man weiß nicht, wenn man etwas tut, ob das die Leute mögen. Ich spiele sie natürlich live, weil das die Songs sind, die die Leute mit mir in Verbindung bringen. Und die, die nicht die brettharten J.J. Cale-Fans sind, erkennen sie wieder, auch wenn sie sie Jahre nicht gehört haben. Viele wissen gar nicht, dass ich sie geschrieben habe, weil sie halt von anderen populär gemacht wurden. Ich spiele also diese Lieder, die wir Crowdpleasers nennen, die die Leute erbauen. So I always do those songs, because we call it Crowdpleasers. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chill and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. You call me the breeze, I keep low and low. Vor wenigen Monaten hat John J.J. Cale eine neue CD gemacht, Closer to You, Surf Songs, die wie immer klingen. Hört ihn mal spielen, sagte seine Frau, wenn er in einer warmen Sommernacht in Strümpfen mit einer Flasche Bier in Reichweite daheim in Oklahoma auf der Terrasse sitzt. Man muss nicht befürchten, dass er mit seinem Schaukelstuhl gleich flach auf dem Rücken liegt. Thank you. Er sieht rau aus im Gesicht. Das Wetter wird seine Haut gegerbt haben. Oder das Leben. Dieser Kerl, dieser Bursche, dem Mann, sitzt man ihm gegenüber, nie böse sein können wird. Cale wirkt noch immer wie ein Hobo, wie einer dieser Homeless Brothers, die vor 50 und mehr Jahren auf Güterzügen durch die Vereinigten Staaten zogen, auf der Suche nach Arbeit, für eine Fahrkarte fehlte ihnen das Geld. J.J. Cale schrieb im Nachhinein die Musik dazu, darunter 2, 3, 4 Ohrwürmer. Und Mark Knopfler, der Gitarrist, der auch ein paar Ohrwürmer geschrieben hat, wird froh gewesen sein, dass es Cale gab, dass er so Gitarre spielte, wie er es noch heute tut. Diesen Striemel, der, ob man ihn nun mag oder bewundert oder für einfallslos oder überschätzt hält, charakteristisch ist. Was heißt charakteristisch? Sonst hat halt niemand diese Töne. Und dass die manchmal überschätzt wurden, nun gut. Ob Cale noch etwas zu sagen hat? Seine Musik ist, gemessen an dem, was sonst so dröhnt, uralt. Bezeichne man ihn halt als Anachronist. Manchmal ist Schlichtheit schönere Kunst. Er, den man glatt für einen Farmer halten kann und der sicher in der Lage ist, eine Dusche zu reparieren, wird einen Auftritt in der örtlichen Kneipe immer noch einem aufwendigen Konzert vorziehen. Und dass er in 30 Jahren lediglich 12, 13 Platten gemacht hat, von denen einige nur eine Ziffer als Titel hatten, weil es eben die 5. oder 8. war, ist auch eine Leistung. Tried busking down in Frisco, tried dancing in L.A. I played the blues in Chicago, boy, I rock 'em in Santa Fe. Played guitar for many men, signed a deal or two, and all I ever got from that was a showbiz blues. I got hot checks down in Texas, no work in Alabama. Slim to none on Petty Boy, you always in a jam. Where Carmel's down in Georgia, nightclubs out of two. All I ever got from that was a showbiz blue. Well, the managers got no money, the bookers had no jobs. The record man had fell asleep, he said I looked like a slob. The bus breaks down, the motel's bad, you always is too. You can't quit, you're too far gone, you got the showbiz blue. Sie hörten Rock etc. mit einer Sendung von Knut Benzner.